Magst du, was deine Fehler sind, von meinem Feinde gerne hören, so lass auch meinen Freund dich lehren, was man für Gutes an mir findet. Magst du, was meine Fehler sind, von meinem Feinde gerne hören, so lass auch meinen Freund dich lehren, was man für Gutes an mir findet. Spricht man dort übel ohne Maße, schreibt man mir hier, was göttlich ist, so wähle du die Mittelstraße. Gedenk, ich bin ein Mensch wie du. Spricht man dort übel ohne Maße, schreibt man mir hier, was göttlich ist, so wähle du die Mittelstraße. Gedenk, ich bin ein Mensch wie du.